Die Trackstore Mix Mission 07. Sunshine Life. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Das hier ist die Trackstar Mix Mission bei Sunshine Live 2007-2008. André Visior startet in der alten Maximalzeit bis 24 Uhr und danach, wir haben es gerade gehört, Tristan D. from London ist hier. Zum ersten Mal in Deutschland wird er hier live im Studio auflegen. Und natürlich, wer Lust und Laune hat, nachher U60 311 in Frankfurt. Paul von Dyk ist heute Abend zu Gast. Letzte Woche waren wir in Berlin auf seinem Geburtstag in der Kulturbrauerei bei der Wended Night. Wenn alles mit den Flügen rechtzeitig klappt, es ist ja glatt draußen, werden wir ihn nachher noch kurz am Telefon haben. Live, Mix Mission 03. Und wer von euch hat den Fehler gemerkt? Mensch, mir ist schon enttäuscht. Ich dachte, ich rufe echt mal jemand an und merkt den Fehler. Das ist nicht Mix Mission 03, das ist 07. Ja, wir haben die ganzen alten Sachen noch im System, ist das nicht lustig? 07. Picture in the moon. 7.